habt ihr vollbracht. Des Vaters Zorn zunicht gemacht. Ihr Menschheit, ewig heil erworben und ist dafür am Kreuz verstorben. Doch weiß ich, solches kommt zu Mut, nur dem, der heilig ist und gut. Durch gute Werk und Frommheit geben, erkauft ihr sich ein Leben, dass sie so steht um meine Werk, von Sünden hab ich einen Herr, so über mir auf mich geladen, dass mich Gott gar nicht kann begnaden. Als ihr der höchste Rechte